Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Zwei ziemlich bekannte Filmemacher und Produzenten stecken hinter der vierten Serie, um die es jetzt geht, David Fincher und Tim Miller. Und es ist wahrscheinlich auch die experimentellste Serie unseres Quartetts, überhaupt, glaube ich, aller Quartetts, die wir bislang hatten. Sie heißt Love, Death and Robots und Anna Wollner stellt sie vor. Kein Roboter übrigens. Nein, kein Roboter, aber ich muss trotzdem ein bisschen ausholen bei dieser Serie, weil es alles ein bisschen komplizierter ist. Es ist eine animierte Anthologieserie, inspiriert von einem Comic, der Heavy Metal heißt, der wiederum auf einem französischen Comic basiert und so ein bisschen zwischen Steampunk, Cyberpunk und Noir-Elementen alles bietet. Es sind 18 Folgen zwischen 6 und 17 Minuten. Vom Stil, Storytelling her ist es wirklich ein bunter Gemischtwarenladen. Es ist alles dabei, von den Animationsstilen von fotorealistisch bis handgezeichnet. Von den Geschichten her geht es um Sex, Gewalt und Roboter. Und es ist so ein bisschen eine Traumverwirklichung von David Fincher und Tim Miller. Tim Miller wiederum, der hat Deadpool seinerzeit realisiert. Und ein paar dieser Geschichten sind originale Geschichten. Andere basieren auf Kurzgeschichten von namhaften Science-Fiction-Autoren, wie zum Beispiel John Scalzi, Joe Lansdale, Ken Liu oder Alistair Reynolds. Es gibt Cybersex, es gibt Robotersex, es gibt echten Sex, Alien-Invasionen, verirrte Raumschiffe, verirrte Astronauten, eine im Kühlschrank vergessene Zivilisation, Joghurt, der eigentlich nur Ohio haben wollte, dafür anbietet, die Weltwirtschaft zu retten und am Ende versehentlich die ganze Weltherrschaft bekommt. Und es gibt Hitler, der in Alternate History auf 6 verschiedene Arten ums Leben kommt. Hier Variante 2. Durch eine mit Bratwürsten gefüllte herrenlose Pferdekutsche getötet. Resultat? Wien verabschiedet strenge Anti-Pferdekutschen-Gesetze, was die schnelle Akzeptanz von Automobilen zur Folge hat. Österreich wird weltweit führend in der Autoindustrie. Der Erste Weltkrieg geht weiter. Deutschland und dessen Alliierte gewinnen dank technischer Errungenschaften. Die Wirtschaftskrise der 30er findet nicht statt. Willy Brandt ist der erste Mann auf dem Mond, 1958. Ja, es sind keine großen Studios, die dahinter stecken. Gemacht wurde die Serie von Animatoren rund um die Welt und sie sehen wirklich alle unglaublich gut aus. Und doch muss ich sagen, es ist eine Serie, die nerdiger eigentlich nicht geht. Nur für Insider und Nerds auch, Henrik, auch deine Meinung? Ja, meine Meinung. Ich finde das ja ganz schwierig. Ne? Also ich habe normalerweise für jede Serie hier mal so ein DIN A4-Zettel liegen mit Notizen. Ich habe hier einen Zettel liegen, da sind 3 Zeilen stehen da drauf. Also es ist... Lies mal vor. Ja, ich kann es im Grunde jetzt einfach vorlesen. Also mir kam es so vor, ich habe es mir angeschaut, habe es auch hintereinander weg mir angeschaut. Es sind, wie Anna es ganz richtig gesagt hat, einfach 18 war richtig, ne? 18 unterschiedliche Kurzfilme. Also mein Gefühl danach war so ein bisschen wie, als hätte ich mir so eine Art Kurzfilm nachgegeben. So, ja, es ist viel Interessantes dabei gewesen. Es war auch viel komischer Kram dabei. Es ist einfach ein Gemischtwarenladen, wie du sagst. Es ist irgendwie alles dabei. Wie soll man das bewerten? Bewerten kann man die Grundidee dahinter. Ja. Und die Grundidee finde ich mindestens interessant, also auch, dass Netflix sich sowas traut. Es war sicherlich auch nicht so billig, auch gerade mit den beiden Machern dieser Serie, oder Machern ist ja auch falsch, sondern die beiden, wie soll man sie nennen, Organisatoren dieser Kurzfilmreihe. Von daher gibt es einen Daumen hoch dafür, aber ja, man kann jetzt einzelne Filme rauspicken und sagen, ja, fand ich gut, fand ich nicht gut. Ich persönlich muss, glaube ich, sagen, ich fand den Joghurtfilm am besten. Es war extrem... Schöner Satz. Ja. Wer es sich dann hinterher anschaut, weiß, was ich meine. Es war echt schon viel Sex. Ich habe nichts gegen Sex im Film, aber es war schon echt viel. Es waren, finde ich, zum Teil auch viele Männerfantasien dabei. Ja. Es war natürlich großartig animiert. Ich bin jetzt kein Experte, was Animationsfilme betrifft, aber ich glaube, es war sehr viel Großartiges dabei, technisch gesehen. Ja, das so jetzt mal so als Zusammenfassung. Ich trotzdem, dass wir über Inhalte reden sollten. Ja, bitte, machen wir. Ja, ich würde nur eines, also eigentlich will ich ganz viel aufgreifen, aber Männerfantasien, ich finde, man muss irgendwie gucken, was die Oberfläche bietet und was dann, wenn man versucht zu verstehen, worum es eigentlich geht, ist es doch komplexer. Also die erste Geschichte zum Beispiel ist ja so eine Sci-Fi-Geschichte. Kommt drauf an, jeder hatte eine andere erste Geschichte. Also das variiert, glaube ich, tatsächlich in der Reihe. Jetzt will ich kurz den Satz zu Ende bringen. Da geht es ja darum, dass eigentlich so eine vergewaltigte Frau am Ende mit so einem telepathisch verbundenen Alien-Monster die Täter zur Strecke bringt. Was sagt das über mich? Was sagt der Algorithmus dadurch über mich? Nichts Gutes vermutlich. Ja, aber das ist ja nun wirklich jetzt keine Männerfantasie, oder? Nein. Ja, wobei es gibt dann ja schon noch so eine Sexszene am Ende des Films, die von der Art der Darstellung kann man schon so als, ja, das ist schon noch eine Männerfantasie wahrscheinlich. In der Serie geht es mir so, sage ich, wie es mir wirklich gefallen hat oder sage ich das, wie ich finde, dass es mir auch gefallen sollte, weil ich es interessant finde. Ich finde, die Sachen, sind sie nerdig? Ja, sie sind nerdig. Sie haben ganz viele Elemente von Sachen, die mich nie so wahnsinnig interessieren, wie Cyborgs, Monster, solche Sachen. Es hat viele Genre-Elemente, die ich jetzt auch nicht so prickelnd finde und trotzdem finde ich es total spannend zuzugucken. Die Form finde ich spannend, diese kleinen Filme. Du bist noch mit der Sci-Fi-MeToo-Geschichte beschäftigt, dann kommst du schon zu drei Robotern, die über einen kaputten Planeten Erde laufen und sich lustig machen darüber, über die Menschen, die ja so komische Sachen tun, wie feste Nahrung zu sich nehmen. Aber nicht über Katzen. Nee, und die sich fragen, ob Katzen wirklich explodieren, wenn man aufhört, sie zu streicheln. Es ist auch unglaublich witzig immer wieder zwischendurch. Ja, ich finde, wir haben häufig gesagt, dass das unterschiedliche Längen sind. Ich glaube, die Idee war auch unterschiedliche Animationsstile zu machen. Man sieht da ja alles, was der Markt hergibt. Und das ist, glaube ich, wirklich auf einem Top-Niveau, ohne dass aber wirklich irgendjemand dahinter steckt und da Millionen reingebuttert hat. Wobei ich auch da würde ich schon anfangen zu widersprechen, weil ich finde, wenn Vielfalt, dann war mir viel zu viel von so einem, das ist immer ein fotorealistischem Cyberpunk da. Das sind ganz viele Geschichten, ich glaube, von den 18 waren es 7, die auf diesem Animationslevel funktionieren. Die müssten sich dann wieder über die Erzählung, finde ich, unterscheiden. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich glaube, die beste filmische Episode, das war die Augenzeugin. Das war bei mir 3. Das spielt in Hongkong, in so einem futuristischen Hongkong, wo ein Mädel einfach wegläuft und du merkst am Ende, es ist so eine zirkuläre Struktur. Das war nicht nur am besten animiert, das war auch am spannendsten erzählt. Unterm Strich waren von den 18 Folgen, ehrlich gesagt, viel zu viele Doubletten dabei bei mir. Und ich mochte diese kleinen Comedy-Elemente, also die Joghurt-Nummer und die Hitler-Nummer, aber das waren Sketche. Die kamen bei mir komischerweise alle am Ende, ja, sodass ich am Ende dachte, es ist nochmal, hätte ich später angefangen, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, weil mir das am Anfang auch sich inhaltlich und visuell zu sehr gedoppelt hat. Also ich konnte dann auch diesen Cybersex oder den Sex im Weltraum, und ich konnte das irgendwann nicht mehr sehen. War so viel Sex in den Serien? Ja. Oder ist meine also ich mir ist jetzt gerade auf Durchschnitt. Liegt, ich fand es unglaublich brutal. Ja, das ist also es. Ja. Blutig, so viel grausame Morde, wo dann die Wesen immer wieder auferstehen. Also was ich auch, also außerdem immer dieser apokalyptische Grundton ist auch irgendwie Fantasy, das Fantasy halt, Science Fiction. Ja. Es war aber halt nicht zynisch, das fand ich schon wieder gut. Das war irgendwie. Das stimmt. Ich finde den Ansatz gut. Ich finde die Idee dieses, nennen wir es mal, Genres eines Kompilationsfilms, wo man nicht nur die Längen der Episoden variiert, sondern auch die Stilistik der Episoden variiert, überzeugend. Ich finde das interessant. Ich finde das als Experiment interessant. Aber am Ende als Zuschauer sage ich 18 Folgen unterm Strich haben mir, wenn ich nett bin, 6 gefallen. Ich glaube, mir ist das zu wenig. Ja, Bewertung. Soll ich anfangen? Ja, ich glaube, es kam gerade raus. Für mich ist das unterm Strich, trotz der Leistung, und ich bin ja für Animation, erinnern wir uns an diese desaströse eine Quartettfolge, wo ich hier auch mal eine Animationsserie vorgeschlagen habe. Jetzt sage ich aber Flop. Hendrik. Ich würde sagen, unterm Strich für die Idee und vielleicht, weil es ein Proof of Concept war, ich weiß es nicht, ich gebe einen Top. Anna. Unterm Strich schließe ich mich Patrick an. Flop. Susanne, du auch. Wir sind hier die Achse des Guten, Hendrik. Ich glaube, unterm Strich würde ich auch, weil ich auch es toll finde, diese Idee, und das ist für mich schon viel wert, würde ich auch einen Top geben. Love, Death and Robots, die Anthologieserie, ist bei Netflix zu sehen. Ab 18 Jahren, wir haben gehört, viel Gewalt und viel Sex.